und herzlich willkommen zur One Piece Kapitel Review für Kapitel 865. Mit mir dabei ist wie immer der Max. Moin Moin. Und ja, dieses Kapitel trägt den Namen Hey Mother oder Hey Mutter. Und wir sehen eine Weiterführung der Cover-Story, die letztes Mal angefangen hat mit der Strohhut-Piratenflotte auf Cavendish Schiff. Und wir sehen Cavendish, wie er von seiner Vergangenheit träumt, als er noch ein kleines Kind war und alle Mädels ihn angehimmelt haben. Die Frage ist, ist es wirklich seine Vergangenheit oder wünscht er sich es nur? Ja, wünscht er sich es nur, das weiß man nicht. Man sieht noch sein Pferd, das anscheinend fähig ist, Tee zu trinken. Ja. Mit seinen Hufen eine Teetasse zu halten. Sehr lässig. Und rechts der Typ mit diesem... Suleiman. Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Ich war mir nicht sicher, ob das Suleiman ist. Aber ja. Der Hut ist dann doch schon recht verräterisch. Ja, ich habe das irgendwann mal gelesen, dass der jetzt bei ihm in der Crew ist. Ich habe das damals zu der Zeit irgendwie überlesen oder im Anime auch komplett ignoriert, die Information. Ja, ich habe es auch vollkommen verschlagen. Und dann so, ach, der ist ja beigetreten. So, okay. Ja. Finde ich ganz schön. Ich bin auf jeden Fall jetzt bei der Cover-Story gespannt, in welche Richtung das geht. Vielleicht wird es ja eine sehr, sehr lange Reihe und man erlebt jetzt wirklich Abenteuer von 1 bis 7 durch. Also von Cavendish bis Columbus. Man weiß es nicht. Der Bowling-Pia. Genau. Ja, wir sehen dann noch im Hintergrund zwei Crew-Mitglieder, die alle so eine hochgesteckte Frisur haben. Mhm. Das ist so ein bisschen was wie, also so Barockzeit irgendwie, nur halt mehr nach oben. Mehr. Ja, und er scheint seine Crew-Mitglieder danach auszuwählen, dass sie nicht hübscher sind als er. Ja, gut, man sieht jetzt nicht so viel von denen, aber so hübsch wie er ist, ist natürlich nein, kein natürlich nicht. Cavendish ist der Schönste. Ich frage mich nur, wie sie mit Hakuba klarkommen. Müssen sie ihn nachts immer fesseln, bevor er schlafen geht? Das ist eine Frage, aber schläft er überhaupt? Man weiß es nicht. Also er ist im Kolosseum, scheint er ja schon ähnlich so Narkolepsie-Anfälle wie Ruffy zu haben. So spontan, wie er da eingeschlafen ist. Ich könnte mir vorstellen, dass die irgendwie so unter Deck irgendwie so einen speziellen Raum haben. Also sich aus Seestein. Und da wird er dann halt nachts eingesperrt. Ja, interessant auf jeden Fall. Das wäre eigentlich ganz. Das ist ja schon relativ stark Cavendish, wenn er den noch kontrollieren könnte, den Hakuba. Mhm. Man darf auch nicht vergessen, er hat auch über 300 Millionen Kopfgeld. Ich glaube 330 Millionen oder so. Das ist schon ganz ordentlich. Ja. Ja. 300 Millionen Kopfgeld hat auch unser erster Akteur im neuen Kapitel. Was nämlich für eine Überleitung. Caesar. Nicht schlecht, ja. Caesar baut den Spiegel auf mit Brûlé auf seinem Rücken und wundert sich, warum Big Mom denn noch nicht geschrien hat und guckt dann erstmal nach, was da überhaupt abgeht. Genau, wir bekommen so einen kleinen Rückblick. Ja, genau. Er merkt, läuft ja eigentlich alles nach Plan, nur Big Mom steht halt nur da und macht nix. Was ich mich immer noch frage, sie wissen ja, dass sie schreit und sie wissen, dass da Menschen von ohnmächtig werden. In der One-Piece-Welt scheint nicht das Wissen zu existieren, dass dadurch Spiegel kaputt gehen, oder? Zumindest durch super hohe Töne, ja. Ja, ist halt die Frage. Also ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass der Spiegel da lange bestehen bleibt. Das könnte natürlich... Ja, das ist eine sehr interessante Theorie, durch den Schrei, dass der Spiegel kaputt geht. Ja, also das ist eigentlich, ich dachte eigentlich, das wäre so relativ weit verbreitet in der Community schon, weil es scheint nur in One Piece keiner bedacht zu haben. Dann stehen sie davor, wie geht das zu? Herr, geht das zu? Sie müssen auch mit dem Feind reden, damit er sie versteht. Ach ja! Genau. Oh, der Spiegel. Mist. Ja, Katakuri legt sich dann mit Batch an. Beziehungsweise greift ihn an und schwenkt dann doch eh irgendwie auf Ruffy noch über. Sagt aber vorher zu Perospero, jetzt leg doch mal die Windsmonster endlich um. Das ist sowieso so ein Motiv von Bösewichten. Wir müssen erstmal ein bisschen labern. Ja. Und drücken nicht sofort ab. Nein, nein, wir kosten diesen Moment aus. Und ja, der typische Bond-Bösewicht. Ja, genau. wir sehen Raiju, wie sie Sanji beobachtet, der sie retten will, aber von dem Jin zurückgehalten wird. Mhm. Und die erstmal durch einen Gedankenmonolog erstmal sagt, ach Sanji, du bist so toll, obwohl wir so schlecht zu dir waren. Ich fühle mich gerettet durch dich. Ich danke dir. Ist vielleicht ein bisschen zu dick aufgetragen von Reiju. Ja. Vielleicht ein bisschen. Ein bisschen. Naja, Batch kämpft kurz gegen Katakuri, der dann aber Ruffy attackiert, nachdem Ruffy sich das Bild geschnappt hat, um es Big Mom zu zeigen. Auch Pedro und Jinbei, die Ruffy da beschützen wollen, können im Endeffekt nicht verhindern, dass Ruffy von Katakuri am Boden festgenagelt wird, der dann aber durch seine Gummiarme Big Mom direkt das Bild vors Gesicht hält. Ja, und Big Mom, freundlich wie sie ist, nimmt ihm sogar das Bild aus der Hand und hält sich selbst noch weiter vors Gesicht. Richtig. Und Katakuri ist schockiert nach dem Motto, fuck, jetzt können wir was erleben. Und dann passiert's auch, Big Mom fängt an zu schreien. Ja. Und alle werden, oder zumindest ein Großteil der Hochzeitsparty, wird ohnmächtig. Wir gehen mal davon aus, dass es ein Outburst von Haki ist. Wahrscheinlich eine Kombination von beidem, würde ich mal schätzen. Ja. Also der Schrei ist ja offensichtlich auch präsent wegen den Ohrstöpseln. Ja, also ich kann mir gut vorstellen, dass es beides ist, weil dieses Rauch aus dem Mund kommen ist ja eigentlich eher ein Zeichen für Haki. Meistens. Das ist doch kein Rauch, das ist Schaum. Schaum, ja. Man weiß es nicht genau. Auf jeden Fall ist der Schrei so hart, dass auch die Windsmokes deutlich darunter zu leiden haben. Und was eigentlich viel wichtiger ist, dass die Leute, die sie mit den Knarren bedrohen, auch ohnmächtig werden und oder zumindest sich die Ohren zuhalten müssen und dadurch keine Waffen mehr auf sie gerichtet sind. Mhm, richtig. Ja, dadurch, durch ihren Schrei, geht Big Mom auf die Knie, schürft sich dabei ein Knie auf, blutig, was Batch und seine Kumpanen jetzt als Zeichen sehen. Jetzt ist sie geschwächt, jetzt müssen wir zuschlagen. Und zudem hat Sanji hier endlich mal einen kleinen Badass-Moment. Oh, aber schon, also klein, aber oho, würde ich mal sagen. Denn er ist anscheinend den Jin irgendwie losgeworden, steht auf jeden Fall mit brennenden Füßen auf dem Tisch vor seiner Familie, wo er dann die in diesen Candy-Sirup, in dem sie gefangen sind, zerstört. Ja, der scheint relativ brüchig zu sein, sodass er ihn einfach zertreten kann. Ja. Jedenfalls sieht so aus. Ja, und dann sehen wir wieder Big Mom, wie sie sich das Foto anguckt. Und es passiert das, was wir nicht wollten, was passiert. Aber ich es vorausgesagt habe. Aber du es vorausgesagt. Ihr könnt zurückspulen. Ihr habt es zuerst gehört. es gibt ein Flashback über Big Moms Vergangenheit, der 63 Jahre in der Vergangenheit liegt, und zwar auf Elban. Genau. Ja. Ich springe jetzt einfach mal zurück, bevor wir auf das eingehen, und sage, stelle die These in den Raum, dass Big Moms komplette Crew durch die Bank weg komplett unfähig ist, außer Katakuri. Der tut mir ein bisschen leid, ehrlich gesagt. Okay. Und inwiefern unfähig? Ja, also ich meine, er befiehlt Peris Pero ja sogar nochmal, sie abzuschießen. Statt das zu machen, labert der, bis alle ohnmächtig werden. Also hätte er den Befehl direkt befolgt, wäre überhaupt kein Problem gewesen. Smoothie steht total dumm rum. Alle anderen sind so stark von dem Schrei beeinflusst, dass sie wieder überhaupt nicht mehr in der Lage zu kämpfen sind. Selbst die Windsmokes ohne Ohrstöpsel scheinen den Schaden besser weggesteckt zu haben durch den Schrei. Also irgendwie, ich bin ein bisschen enttäuscht, speziell von Smoothie, weil da kommt ja gar nichts. So, null. Katakuri ist die ganze Zeit hin und her, kämpft gegen Pedro, Jinbei und Batch gleichzeitig und hält dabei noch Ruffy fest. Und Smoothie steht darum, ja, mach doch mal jemand was. So. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Das ist auf jeden Fall kontrovers mit der Aussage von vor ein paar Kapiteln, wo Vito hat das, glaube ich, gesagt, ja, hier sind ja so viele Monster. Ja. Leute mit, was weiß ich nicht, wie vielen Kopfgeldern oder so. Ich weiß ja nicht, ob wir das durchziehen. Und dann werden die so beeinflusst, dass sie hier nichts machen können, außer Katakuri. Ja, Katakuri scheint der Schrei, das sehen wir nur in so einem Halbbild, natürlich auch zu beeinflussen. Aber auch vorher Also, Smoothie steht die letzten zwei Kapitel nur rum. Ich bin sehr, sehr, sehr enttäuscht, muss ich sagen. Und Perespero, ja, der ist wahrscheinlich einfach so ein Spieltyp, der, ja, dann, ja, weiß ich auch nicht. Was hat der gemacht? Der hat sie weder so festgesetzt, dass sie sich nicht mehr bewegen können, noch hat er sie erschossen. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er als ältester Sohn von dem Schrei ohnmächtig wird. Also wir sehen ihn ja gar nicht mehr. Ja, stimmt. Ich, Was mit ihm also passiert, sieht irgendwie. man nicht. Also ich verstehe durchaus, um mal einen kleinen Exkurs zu machen, die Stärke, die der Yonko Big Mom verkörpert. Also sie auf ihrem Gebiet angreifen, ist vermutlich so gut wie unmöglich, was ja auch gezeigt wurde dadurch, dass alle anderen Rookies oder Supernovae halt relativ ja einfach besiegt wurden, außer Urush, der Snack besiegen konnte. Aber zum Beispiel, wenn Kaido jetzt Big Mom angreifen würde auf offenem Feld in ja auf Whole Cake Island, hätte er sicherlich Probleme. Aber jetzt, wo die Strohhüte einmal da sind und so ein bisschen den Vorteil gewonnen haben, sehe ich ehrlich gesagt jetzt keine Möglichkeit mehr, dass sie da groß verlieren. Also Katakuri ist sicherlich hart und mit dem muss man rechnen, aber ja, wir können ja am Ende noch mal ein bisschen über die vermutete Reaktion von Big Mom sprechen. Ich glaube nicht, dass er da so den großen Impact haben wird. Ja. Was mich noch so, was ich bemerkt habe, war, als Batch auf Katakuri feuert, guckt der so ganz entsetzt. Oder zumindest irgendwie überrascht. Und sagt Ja. dann danach, dann hast du uns also verraten, Batch. Aber war das nicht vorher schon klar? Ich hatte jetzt den Eindruck, dass irgendwie schon im letzten Kapitel alle gerallt haben, was der vorhat. Ja, du hast durchaus einen Punkt. Ich glaube aber auch, dass, stellen wir uns mal vor, wie die letzten 2,5 Kapitel, in welcher Zeitspanne die passiert sind. Das sind vielleicht 20 Sekunden, 15, 20 Sekunden, würde ich mal schätzen. Vielleicht 30. Ich glaube einfach, er hatte noch nicht die Gelegenheit, es so wirklich zu sagen, oder? Also, es, ja, Manga lebt natürlich davon, dass die Leute immer ihre Emotionen aussprechen und deshalb glaube ich einfach, dass er es deswegen nochmal wiederholt hat. Gut. Fandst du trotzdem überraschend so, was? Er merkt es jetzt? Ja. Naja. Gut, Kugeln scheinen auf jeden Fall Katakuri nichts anhaben zu können. Was klar ist, wenn er Logia-Nutzer ist. Ja, Aber was was? komisch ist, dass, was mich auch überrascht hat, Jinbei greift hier mit seinem, in Anführungsstrichen, normalem Angriff an. Er Ja. müsste doch wissen, dass das nichts bringt. Ja, das ist ein guter Punkt. Erstens müsste Batch das auch wissen, dass er Haki verwenden muss. Allerdings ist ja nicht so, dass die Kugeln durch den Körper von Katakuri Nee, durchgehen. die kleben da drin fest. Genau, er spuckt sie quasi dann wieder nach, oder er schiebt sie wieder nach vorne raus. Also von der Konsistenz funktioniert sein Körper eher wie Ruffys als der von einem anderen Logia-Nutzer, habe ich so das Gefühl. Und ich weiß nicht, also diese Fischmenschen-Karate fügt ja theoretisch gesehen auch Logia-Nutzern Schaden zu. Deswegen braucht Jinbe ja kein Haki verwenden. Das ist ja einmal, glaube ich, erwähnt worden, dass Jinbe Ruffy auch ohne Haki verletzen kann, weil dieses Fischmenschen-Karate die Wassermoleküle im Menschen beeinflusst und damit auch Teufelskraftnutzer getroffen werden Okay. können. Dann stellt sie mich jetzt die Frage, weicht Katakuri diesem Schlag auf dem Bild aus oder schlägt Ja. Jinbei einfach ein Loch in ihn rein? Ich glaube tatsächlich, dass er sich aufteilt und dem Schlag, weil er ist ja im nächsten Bild direkt hinter ihm. Ich glaube, er war so schon im Angriffsmodus auf ihn zu, hat Ah. sich dann in der Mitte geteilt als Logia-Nutzer. Ja, und hat ihn dann so umgangen. Okay, Weil ich man sieht. dachte nämlich, er trifft ihn normal und schlägt einfach ein Loch rein, so. Aber wenn, ne, so, er trifft ihn, war, haut ihm das Ja. Loch rein und dann hat es mich dann gewundert, warum er kein Haki einsetzt oder warum dieser Schlag Katakuri nicht trifft oder sonst Ja. irgendwie beeinflusst. Vor allem, weil wir im letzten Kapitel gesehen haben, dass Jinbei durchaus in der Lage ist, Haki einzusetzen. Ich meine, wenn er sich ernsthaft in den Kopf setzt, Katakuri da zu stoppen, weiß nicht. Hätte man vielleicht auch ein bisschen mehr, ja, Ja, es war, Effort glaube ich, reinbringen sollen. wie gesagt, die zeitliche Komponente darf man in den aktuellen Kapiteln nicht außer Acht lassen, finde ich. Das passiert alles so schnell und auch Pedro und und Jinbei und Badge. Ich glaube, Katakuri ist da einfach mit seiner Fähigkeit auch so ein bisschen einen Schritt voraus, den kann ich mir gut vorstellen. Dass er halt einfach weiß, wie die anderen reagieren werden, und die haben jetzt halt keine Möglichkeit, das irgendwie zu umgehen, deswegen kommt er halt relativ schnell an Ruffy dran. Ja. Was mich aber wundert, ich vergesse immer die Namen, der älteste der Windsmokes, Nishi, ist es Nishi? Keine Ahnung. Also der älteste und Raiju scheinen nicht besonders von dem Schrei beeinträchtigt zu werden. Die anderen Zumindest haben. lassen sie es sich nicht anmerken, so wie die anderen. Ja, ich glaube generell, dass die andere, also dass die beiden auf einem ganz anderen Level sind als die jüngeren Brüder, weil von Yoji wissen wir ja, dass er von Ruffy, dass er von Sanji schon ins Gesicht getreten wurde. Ja, es kann sein, dass die da irgendwie nochmal härter sind. Ja. Ein Schlüsselmoment, den ich auf jeden Fall noch erwähnen will und der meiner Meinung nach auch sehr präsent gezeigt wurde, nur so was ich bisher gelesen habe, ist das keinem aufgefallen. Auf der Seite, wo die Windsmokes alle ihre Gesichtsausdrücke zeigen, sehen wir ganz unten, wie Mont Dior ohnmächtig wird. Also der Büchertyp. Und wer sich in Erinnerung ruft, welche Fähigkeit er hat, nämlich Wesen in Büchern zu fangen, können wir uns eventuell vorstellen, was passiert dadurch, dass er ohnmächtig geworden ist. Nämlich, dass jetzt Stimmt. unten im Schloss die Bibliothek alle Monster freilässt. Und die machen da nochmal ein bisschen Rabatz, Ja, wenn die da das, rauskommen. genau, das könnte nämlich dazu führen, dass Leute, die nicht anwesend sind, wie Tamago oder so, überhaupt keine Gelegenheit haben, nach oben zu kommen, weil ihnen beispielsweise die Monster den Weg abschneiden oder Big Mom, ja keine Ahnung, oder Smoothie darunter schicken muss, weil die ist ja eh sinnlos, macht ja eh nichts oben, kann ja auch Weißt du, was darunter gehen. cool wäre, wenn Tamago dann nach oben eilt und dann steht ihm jemand gegenüber, der die Fuchsfrucht gegessen hat? Dann haben wir einen Huhn gegen einen Fuchs. Hat Okay. doch was, oder? Mir ist jetzt noch kein Fuchskraftnutzer bekannt, Ja, Naruto siehst ist du. dabei. Ich glaube auch nicht, Naruto. dass sie Naruto gefangen hat. Wäre aber ganz lustig. Das wäre geil, so einen neunschwänzigen Fuchs. Nee, aber ich glaube tatsächlich, dass. Also, Oda zeigt das auch so groß. Ich glaube, das ist ein Schlüsselmoment, dass er ohnmächtig geworden ist. Ich habe den gar nicht erkannt, muss ich sagen. Blick da Oh. eh nicht mehr durch. Wer Ja, das ist echt wie viel. heißt, wer was macht, welche Position, bla bla. Und ich Also, wie meine, sie gesehen letzte Woche, habe ich ja gedacht, dass hier die Tante mit dem Hut, dass das Smoothie ist. Achso, stimmt, ja. Genau. Jo. Badge steht Big Mom gegenüber mit drei Raketenwerfern. Und jetzt gibt es erstmal Rückblendenzeit. Wir wissen zwar noch nicht, wie lange, Was meinst du, wie lange? also wie lange dieser Rückblick dauern wird. Nee. Ja, hast recht. Ich hoffe natürlich, weil mich das nicht so interessiert, dass es irgendwie in einem oder höchstens zwei Kapiteln abgehandelt wird. Geht mir ähnlich. Ich Wir will haben jetzt ja. nicht wieder so eine Ruffy-Sabo-Story da hinten dran geklatscht haben. Nee, Ruffy Sabo würde ich sogar noch in Ordnung finden, aber ich will keine Senior Pink-Geschichte haben oder Trafalgar Law. Ja. Wir haben ja eben, oder das können wir ja schon mal als kleine Ankündigung, wir machen auf jeden Fall zu Big Moms Vergangenheit und was wir uns da so vorstellen, Elban und so weiter, machen wir noch ein extra Video. Deswegen lass uns da dann jeweils an der Stelle etwas genauer drauf eingehen. Ich wollte nochmal lobend hervorheben, Sanjis geiler Auftritt auf dem Tisch. Ja. Das ist so ein bisschen Das. Wiedergutmachung für all die Kapitel, wo er auf die Schnauze bekommen hat und nicht die Chance hatte, zu zeigen, was er doch eigentlich für eine Ja, coole Sau ist. richtig. Gut, um mal beim Kapitel zu bleiben, was denkst du denn, wie wird's weitergehen? Also jetzt, wir lassen mal das Flashback außen vor, würde ich sagen. Also ich weiß nicht, ob Batch dazu kommt, seine Raketenwerfer abzufeuern. Da bin ich skeptisch, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ansonsten das, was du meintest, dass der Spiegel zerbricht bei dem Schrei, finde ich eigentlich eine verdammt plausible Erklärung, dass das so als Hindernis auftauchen könnte, wenn sie rausrennen und dann stehen sie davor und merken, ist kaputt. Ja. Also ich glaube nicht, dass die den Plan durchziehen können mit dem Giftgas und so. Vielleicht wird Big Mom außer Gefecht gesetzt, aber ich denke mal nicht durch das Giftgas und auch die Flucht wird nicht so reibungslos ablaufen. Nee, ich glaube auch, ich hatte übrigens bei noch etwas recht, nämlich damit, dass wir gewusst haben, wer die Security gemacht hat beim letzten Mal. Und tatsächlich Nami und Carrot den Windsmokes ihre Ausrüstung wiedergegeben hat. Also, ich hatte ja auch gesagt, dass wenn jemand die Security gemacht hat, dann war es wohl Batch und er wird wahrscheinlich auch die Waffen besitzen. Und wir sehen ja diese kleine Kapsel, die Niji, wem auch immer, dem Ältesten, der Nummer 1 überreicht wird, er scheint ja diesen Raid zu enthalten. Also. Und ich Ja. glaube, die Windsmokes werden eine beachtliche Rolle darin spielen, sich um die etwas kleineren Gegner zu kümmern. Smoothie und Peres Pero und bla Ja, bla. ich glaube, Smoovie nicht mal. Smoovie ist, glaube ich, eher für jemand anderen vorgesehen. Okay. Da kann ich mir ganz viel vorstellen. Ich glaube aber auch, also Katakuri wirkt aktuell noch sehr übermächtig. Wir wissen allerdings, dass er ein Problem mit Feuchtigkeit hat. Ich musste jetzt daran denken, was wir diesen Arc schon gesehen haben, nämlich wie Big Mom ihre Gewitterwolke dieser wütenden Armee hinterhergeschickt hat, als Ruffy und Nami aus dem Wald gekommen sind. Ja. Da hat es ja auch in Strömen geregnet. Ich kann mir gut vorstellen, dass wenn Big Mom sich nicht mehr kontrollieren kann und wirklich ihre Gewitterwolke aufs Letzte wirklich losschickt und die anderen angreift, dann wird sie damit nicht nur ihrer eigenen Crew schaden, mehr als sie es jetzt schon gemacht hat, sondern auch durch den Regen dafür sorgen, dass Katakuri quasi nicht in der Lage ist, seine Teufelskräfte einzusetzen. Und wenn nicht, wird Nami schon dafür sorgen, dass es regnet. Richtig, das ist auch ein guter Punkt. Wir haben sogar ja auch schon gesehen, wie Nami die Wetterwolken von Big Mom so manipuliert, dass sie die Blitze in ihre Richtung lenken kann. Das ist alles, also im Moment spielt sich das sehr, also spielen sehr, sehr viele Sachen in die Hände der Strohhüte, muss man sagen. Das stimmt, sie sind eigentlich in einer besseren Position. Selbst wenn Big Mom nicht von dem Raketen getroffen wird, wir haben gesehen, dass ein einfaches in die Knie gehen schon ihr Knie blutig macht. Also so besonders viel scheint sie ohne das Foto nicht auszuhalten. Ich glaube Ja. tatsächlich, dass das Foto der Schlüssel dazu war, dass sie unbesiegbar war. Aber da das Um Foto wieder Schrott ist. die Dorian Gray Theorie aufzuwerfen, ne? Genau, richtig. Oder allgemein, dass erst ein Tor durchbrochen werden muss, ja. Gut. Ja. Es kann viel passieren. Ich hab Bock, ich ärgere mich ein bisschen, dass wir jetzt eine Woche Pause wieder haben, aber naja. Ja, dann sehen wir uns aller spätestens in 2 Wochen zum nächsten Kapitel natürlich wieder, wenn es dann mit dem Flashback losgeht. Juhu! Juhu. Und zum Ja. Flashback, wie gesagt, werden wir jetzt noch ein eigenes Video Genau, da online wird es stellen. noch ein eigenes Theorienvideo geben, was wir denken, was da passiert ist. Ja, danke fürs Zuhören. Danke auch Max fürs Dabeisein und Gerne. bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Thank you.